Das Leben trägt mich vorwärts, stellt mir die letzte Weichen. Ich habe nie daran gezweifelt, dass wir uns wiedersehen. Ich habe Berge versetzt, nur nochmal vor dir zu stehen. Ich hab dich längst durchschaut und was zu viel ist zu viel. In deine Marionette, in deinem miesen Spiel. Du hast lange drauf gewartet, auf deinen großen Stich. Hast meine Karten verraten und meine Freunde gefehlt. Es hier nicht dunkle Zeichen, wenn du das Gewand der Lüge trägst. Es trifft der Götterzorn, den der das Unrecht sieht. Ja, warte schwere Zeiten und auch ich warte auf dich. Denn ich mach keine falschen Freunde, keine Helden. Es wartet schwere Tage auf den, der die Regeln bricht. Der Himmel ist eure Helden. Schwere Tage, auf den, der die Regeln bricht.